Gedanken werden von dem Hass geleitet. Die dämonische Präsenz ist gegen jede Existenz. Ich verachte einfach alles, was der Mensch geschaffen hat. Doch mit der Willenskraft kapsel ich mich weiter ab. Ich bin kein Teil von euch und ihr seid kein Teil von mir. Der Großteil der Gesellschaft ist geleitet von der Gier nach Ruhm und Reichtum, nach Macht und Besitz. Deswegen hab ich mich von euch allen abgewandt. Von euch allen abgewandt, abgewandt, abgewandt. Ich fühle mich nicht zugehörig zu dieser Verbindung.